Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 23. Januar 1797. Zu deinem jetzigen Fleiß und zu dem guten Vorsatz, darin zu beharren, gratuliere ich aufs Beste und wünschte nur, dass ich auch unmittelbar für meine Horen etwas dabei gewönne. Ich bin in der Tat dieses Jahr höchst bedürftig, etwas Gutes und Geistreiches im philosophischen und kritischen Fach darin zu haben, und würde dir's mehr als je danken, wenn du mir von Zeit zu Zeit etwas schaffen könntest. Ich selbst kann meinen Wallenstein jetzt nicht liegen lassen und muss also für die Horen untätig sein. Schicke mir, was du findest, es soll mir alles willkommen sein. Du erhältst hier das 12. Horenstück, worin dein Brief über den Meister abgedruckt ist. Dein Urteil über Agnes Lilien hat dich nicht getäuscht. Auch diese Fortsetzung wird es bestätigen. Es ist unerlaubt, wie dezidiert die Herren Schlegel urteilten, dass Agnes nicht nur von Goethe sei, sondern auch zu seinen schönsten Arbeiten gehöre. An dem Wallenstein wird freilich fortgearbeitet, es geht aber dennoch langsam, denn des Stoffes ist gar zu viel. Übrigens ist bei den bisherigen Versuchen mein Mut eher gewachsen als vermindert worden, denn es ist mir schon vieles gelungen in der Ausführung, und der Plan lässt mich noch immer mehr erwarten. Auf den Moment freue ich mich schon im Voraus, wenn ich dir dieses Kunstganze werde vorlegen können. Es soll ein Ganzes werden, dafür stehe ich dir, und leben soll es auch in seinen einzelnen Teilen. In meiner Familie ist alles wohl, und mir geht es auch recht leidlich, wenn nur erst Frühjahr wäre. Ich brauche zu meinen poetischen Revenuen eine mildere Luft und eine freundlichere Sonne. Herzlich umarmen wir euch alle. S.